So, los geht's, du Waschlappen. DJ Krupp, Kannibale und Zivil. Let's get behindert. Hol doch, du Hurensohn. Böse Enkel. Schmeiß zwei Steaks auf den Grill. Kannibale und Zivil, Kannibale und Zivil. Ich bin ein dünner Junge, doch keiner macht Faxen. Ich lauf rum, als hätte ich Rasierklingen unter den Achseln. Wenn ich dein Viertel betrete, hören Vögel auf zu zwitschern. Der Himmel verdunkelt sich, Frauen reiben an ihren Kitzler. Er feierlich die Gewalt, Erfolg gibt uns recht. Rosen auf dem Asphalt, mein Gehalt auf meinem Scheck. Kein Zelt, bring Dunkel in den Bunker rein. Dein Konzert ist wie Ficken, ich komme und schlaf ein. Ich komm ins Battle geritten, in Ritterrüstung und Schimmel. Nachdem ich dich burne, regnet deine Asche vom Himmel. Bevor ich sterbe, werde ich eine urbane Legende. Begrab mich in einem Sack aus Gold in der Erde, wenn ich verende. Ich schnapp mir ne weiße Braut, blätter ein Hochhaus rauf. Trommel mir auf die Brust, schlage Flugzeuge kaputt. Fick das weiße Haus, ich trete einfach drauf. Mit der bloßen Faust knack ich dein Maybach auf. Eure Alben sind nur ein Produkt der Langeweile. Gebt es zu, ihr wollt, dass jemand für euch übernimmt. Ihr könnt gerne, wo ihr möchtet, unterschreiben. Uns ist es egal, auf welchen Schiffen ihr versinkt. Oh, oh, oh, Hurensohn! Auf dem Brandenburger Tore KZ gehisst. Vergiss die Zensur, bring den Exorzist. Du bist kein krasser Rapper, weil du besser kiffst. Ich komm ins Battle mit Armee wie Professor Griff. Ist sie heiß, muss er rein wie ein Thermometer. Jeder Penner geht ran, als wär sie ein Müllcontainer. Meine Crew raucht dich weg, macht Geld mit der Mucke. Deine Crew ist keine Crew, sie ist ne Selbsthilfegruppe. Rap-Push mit dem Rücken zur Wand. Ich fick dich auch von vorne den Arsch. Probier ihn abzureißen und der wächst sofort wieder nach. Was dirty sauf, ich halt vom Club mit einem Trecker. Komme in den Saal und reiße Bitches auf wie der Chefarzt. Du kommst ganz in Pelle, ich in Boxer und Schlappen. Schein so hell, doch stell euch Opfer trotzdem noch in den Schatten. Schalt dir nicht den Mantel hin, ich will die Potte zocken. KZ getten crunk wie die Hotten Totten. Eure Alben sind nur ein Produkt der Langeweile. Gebt es zu, ihr wollt, dass jemand für euch übernimmt. Ihr könnt gerne, wo ihr möchtet, unterschreiben. Uns ist es egal, auf welchen Schiffen ihr versinkt. Oh, oh, oh, Hurensohn! Wir brauchen Promo für den Reichstag an. Wer bringt jetzt Rap zu den 30ern? In deiner Dose fühlt sich mein Penis wie ein Thunfisch. Probier ihn abzureißen, doch er got five on it wie Lunis. Mein Schwanz hat Fame verlost, ein Beat and Greet. Du kriegst ein Herz auf den Arsch gespritzt. Ich glaub, ich bin verliebt. Ich kacke in die Disco, es ist Dirty Dancing. K.I.Z. Cowboy, ich markier meine Girls mit Branding. Ich hab ein VIP-Pass mit einem goldenen Penis drauf. Du bist Gangbang, doch keiner mit auf dein Mädel rauf. Ich hol die Säge raus und schneide Curse den Zeigefinger ab. Jeden Tag 10 Kilo Fleisch, steht bei Steiger im Vertrag. Deine Mutter holt Stöckchen, macht Männchen. Dein Papa kommt zum Battle und ihr haltet Händchen. Kauf ihr ne Kuhglocke, scheiß auf den Verlobungsring. Denn sie nimmt die Würmer in den Hals wie ein Vogelkind. Eure Alben sind nur ein Produkt der Langeweile. Gebt es zu, ihr wollt, dass jemand für euch übernimmt. Ihr könnt gerne, wo ihr möchtet, unterschreiben. Uns ist es egal, auf welchen Schiffen ihr